13 Geheimtransport sowie eigentlich jeden Tag ist die fleißige Lieferantin Zwanebohn bestens gelaunt und gut bestückt. Recht elektronisches Blieb-Blob erklingt in ihrem Firmenrocktal, als sie zur Landung hier im Osten Lyporos ansetzt. Schöner Tag heute, nur zwei Kunden. Ganz Erse. Erst Regina Latjes Wille, und dann ihr persönlicher Liebling Mialinesu? Ja, sie ist sehr stolz, als erste Ruber der Firma sowas Wichtiges wie den Chef der Lematiker des Raumtunnels zu beliefern. Ein Prestigejob, selbst für eine so große Organisation wie T.I.'s Host. Er hat sich tatsächlich persönlich für sie eingesetzt, wegen exzellenter Lieferqualität. Bei dieser Referenz kapitulierte sogar der Personalchef. Ihr Weg in diese außergewöhnlich tolle Position, gerade für eine Ruber des Trümmer, war lang und steinig. Zuerst nur als Copilotin im Einsatz hat sie es doch recht schnell geschafft, den Fetten von sich zu überzeugen, ein Wort, das Zwalne übrigens niemals über die Lippen kommen würde. Für sie ist eher ein Heiligtum. Kein anderer Mitarbeiter schafft es, die Speisen so lustvoll zu präsentieren. Er dankt es ihr dafür vielfach mit seinem gesegneten Appetit. Heute läuft ihm regelrecht das Wasser im Munde zusammen, denkt er nur an sie. Zwanebohns Besuch ist neben dem alten Theatertalent das Hicklick seiner Woche. Trollab liebt bleb a Zwanebohn kommt mit ihrem kleinen Korb angetanzt und klingelt nun bei ihrer ersten Kundin. Ja bitte? Fragt Regina Latjes Wille am anderen Ende der Leitung. Guten Hallo, bin ich Zwanebohn vom T.I.'s Host? Lieferung Punkt genau Landung, jawohl? Okay, komm rauf Zwanebohn. Regina drückt den Knopf. Ohne böse Vorahnung begibt sich die Lieferantin daraufhin nach oben. Doch diesmal soll alles anders kommen. Regina erwartet sie bereits, die Tür ist offen, doch wer sind all die anderen? Höflich grüßt die fleißige Ruba guten Hallo, bin ich zwar in ihr Blick fällt auf den neugierigen Sphinhüsch. Du bist wer? Fragt sie verdutzt. Bin ich Sphinhüsch, antwortet unser Held kurz, helfst du wollen uns? Fragezeichen ich klar Frage. Zwanebohn ist verstört. Lieferantin nur bin ich. Liebe Regina, sind hier deine 1-Minuten-Burger nebst leckeren eben solchen Pommes? Zwanebohn versucht zur Tagesordnung überzugehen, doch diesmal nimmt Regina die Regie in die Hand. Sie wird genauer. Hör mal, Zwane. Wir haben einen Anschlag vor. Am besten setzt du dich erstmal. Zögernd nimmt die Lieferantin Platz. Ist irgendwas mit ihrer Lieferung? Regina war doch immer sehr zufrieden. Fragend sieht sie sich um. Dein nächster Kunde ist doch dieser Niel, von dem du mir schon so viel erzählt hast. Ein breites Grinsen zieht übers Walnes Gesicht. Sie nickt heftig. Zwalni, dann musst du mir diesmal dringend helfen. Ich brauch deine Hilfe. Fleht Regina, meine drei Freunde hier, Hinlei, Bart, Gara und Zwino müssen unbedingt rüber zum Indie, alle drei winken schüchtern. Außerdem sind sie alte Freunde von Herrn Dinesu, genau wie du. Kannst du mir helfen? Die Angesprochene kratzt sich die Schläfen. Sie kneift ein Auge dabei zu, dann antwortet sie wie folgt: Nein, no, nie, nu. Total völlig ausgeschlossen zu schließen ist dies. Ist das Sperrgebiet. Cockpit meines wird gescannt. Gesamter Liefraum des Restes ist gefüllt. Oben bis hin. Groß der ist Hunger vom Jall. Regina setzt ihren Joker, dann kaufe ich dir den Laderaum frei. Damit sich unsere drei Freunde kurz darin verstecken können, ah. Zwalni kreischt los, niemals nie vergessen habe ich auch nur ein einziges Stückelchen. Nein. Njal der Arme wartet mich. Uhoho uhoho. Zzatzatza. Zwalni schüttelt wie wild den Kopf. Sphinhüsch Galaktik geht auf die Knie. Er winselt, helfst du musst uns bestimmt. Brauchen wir alles sofort. Bitte danke ab dafür, liebe Zwalnibohn. Zwalni gibt was aufrupsch zurück. Sphinhüsch erhebt sich. Sie stehen sich nun gegenüber, beginnen zu tänzeln, runzen und quieken. Dabei werfen sie die Hände abwechselnd in die Höhe und wedeln mit den Fingern dabei. Sie unterhalten sich in der Ausdruckssprache aller Ruber des Trümmer. Für Hinla und Bart Gara ist dies bereits etwas familiär, immerhin spricht Svenor zu Hause auch mit seiner Svenedi aufrupsch. Bart Gara kann sogar selbst ein paar Brocken. Sven ist ganz erpicht darauf, es ihr beizubringen. Die arme Regina Latjeswille hat jedoch ein ungläubiges Gesicht aufgesetzt. Sie sperrt die Augen auf. Svino und Zwalni sind derweil zu einem Ergebnis gekommen. Auf Deutsch erklärt er Zwalni, wo lieb ist und gut. kauft ja beim nächsten Mal. Aber Regina heute, so ist's Pflicht. Diese strahlt sofort klar, kein Problem. Ich nehme alles, bis ihr drei Platz habt. Wenn es zu viel ist, gebe ich heute Abend eben eine kleine spontane U-Party. Bart, Gara und Hindler umarmen zuerst Regina, dann alle vier zusammen die hilfsbereite Zwalni. Blub blub stopp, wiegt sie, wird sie doch fast erdrückt. Bringe zuerst rauf ich die Speisen und Getränke. Wenig Süßes ist wird dabei, uhuhuie. Nial Arme,